Die lässliche Sünde. Eine tolldreiste Geschichte frei nach Balzac. Im Chorus für den Funk erzählt von Max Gundermann. Ihr braven, guten Leute! Wo seid ihr denn? Können euch nicht recht sehen. Seid ein bisschen weit weg. Liegen immerhin ein paar Jahrhunderte zwischen euch und uns. Wartet, wartet. Wir werden uns unsere Brillen aufsetzen. Ja, das wird am besten sein. Aha, jetzt sehen wir euch. Also was, wie geht's im 20. Jahrhundert? Was macht ihr? Wie befinden sich eure Weiber und Kinder, eure Anverwandten und Zugehörigen? Wie, was sagt ihr? Oh. Nichts zu essen? Und nichts zu trinken? Das ist ja einfach grässlich! Gut, dass wir ein paar Jahrhunderte früher gelebt haben. Aber was ist denn das? Ihr sagt ja nicht die Wahrheit. Ach, richtig. Ihr schwindelt ja. Da sitzen doch welche von euch bei vollen Tellern und Schüsseln. Und bei vollen Gläsern und Flaschen. Da sehe ich einige unter euch, die mehr zwischen die Zähne nehmen, als wir hineinstopfen konnten. Und ich sehe ein paar, die sich fleißiger noch als wir die Kehlen fegen. Ihr seid ja noch vermaledeiterer Heuchelbrüder als die Ärgsten, die es zu unserer Zeit gab. Wie? Was meint ihr? Das wären nur wenige, die so üppig lebten? Freilich, freilich, das lässt sich sehen, dass nur ein kleiner Teil von euch den Tisch so krachend voll hat, während der größere vor leeren Platten sitzt. Aha, da futtert und zecht wahrscheinlich der kleinere Teil von euch die Portionen vom größeren mit, falls nun mal für alle doch nicht zum Sattwerden langt. Gut, kluge Leute seid ihr. Auf diese Weise werdet ihr bald weniger werden, sodass es dann für alle genug gibt. Die da am vollen Tisch sitzen, sind gewiss eure Edelleute. Nein, mich? Was ihr nicht sagt. Das sind eure Bauern, Fleischer, Bäcker und Händler? Potz, Bitterklee und Ampfer. Wie sich die Zeiten doch geändert haben. Doch was geht's uns an, wie ihr es euch einrichtet? Richtig, das meine ich auch. Das meinen wir alle. Drum hört mal zu, weil ihr gerade nichts zu tun habt. Und wir auch nichts Wichtiges vorhaben. So wollen wir für eure Kurzweil sorgen. Seid ihr einverstanden? Recht so. Wir werden euch also eine Geschichte erzählen. Eine tolle Geschichte. Eine dreiste. Eine toll dreiste Geschichte. Es ist dieselbe Geschichte, die etliche Zeit nach uns Meister Balzac zu Papier gebracht hat. Aber wir werden sie euch erzählen, wie Meister Rabelais sie uns lehrte. Drum schickt eure Frauen und Kinder aus der Stube. Und achtet darauf, dass sie nicht an den Türen lauschen, denn es ist keine Geschichte für keusche, ehrbare, züchtige Ohren. Und schickt auch alle Duckmäuser raus. Und alle Leisetreter, Krummbuckler, Augenverdreher. Schickt außerdem alle weg, die keinen Humor im Leibe haben. Die keinen Spaß verstehen. Die Witz, Spott und Sticheleien nicht vertragen können. Alle Prediger und Bakelschwinger. Alle Aktenwühler und Tintenspritzer. Alle ledernen Bücherschnüffler, die bei jeder Geschichte, die sie hören oder lesen, nichts anderes wissen als zu nörgeln, zu spitzfindeln, Silben zu klauben und hinterzulisteln. Ihr anderen aber hustet euch nochmal ordentlich aus, schneuzt euch kräftig, schüttelt die Ohren und hört zu. Und passt gut auf, damit ihr auch etwas lernt, ihr Eselsgesichter, sonst soll euch der Teufel plagen. Also! Das mag so ein halbes Jahrtausend gewesen sein vor eurer Zeit. Da lebte in der Touraine der edle Herr von Bruin. Er war in seiner Jugend ein übler Patron, ein Taugenichts. Ein Fresssack und Maulstopfer. Ein Saufnickel und Trunkenbold. Ein Wüstling und Strohsackpurzler. Schon in den Kinderschuhen stellte und jagte er den Jungfräuleins nach, stieg in ihre Fenster ein und ließ den Mädchen hinten und vorne keine Ruhe. Und gar als sein Vater gestorben war, da wurde der Bengel vollends sein Teufelsbraten. Bald wurde er dann auch wegen der Art, wie er sein Geld vertat und verschwendete, verfraß, versoff, verhurte und verlumpte, von allen anständigen Menschen gemieden. Und er wäre sicherlich noch zum Strauchdieb heruntergesunken, wenn ihm nicht eines Tages der Abt von Marmoustier ins Gewissen geredet hätte. Der alte fromme Graubart sagte ihm nämlich, dass es doch für einen edlen Herrn von Bruin würdiger wäre, ins Heilige Land zu ziehen, um dort zur Ehre Gottes und der Kirche gegen die Muselmänner zu kämpfen. Und der ehrwürdige Klostervater fügte noch hinzu, dass der edle Herr von Bruin im Morgenlande sowohl Schätze wie Ablässe in reicher Zahl gewinnen könne, um dann damit beladen heimzukehren oder ins Paradies einzuziehen. Dem edlen Herrn von Bruin leuchtete dieser Vorschlag ein. Und so machte er sich dann, nachdem er ausgiebig vom Abte gesegnet worden war, zur Freude seiner Nachbarn auf den Weg. Na, und das könnt ihr glauben, meine braven Leute, solch ein Kreuzzug war gerade das Richtige für den edlen Herrn von Brühl. Im Kriege, da war er in seinem Element. Der edle Herr von Brühen gehörte nämlich zu den Leuten, die nachts nicht schlafen können, wenn sie nicht am Tage zuvor ein paar Heldentaten vollbracht haben. Hei, ja! Was meint ihr da hinter eurem Ofen, ihr Gichtbrüchler, Podagristen und Wasserköpfe? Was meint ihr, wie der edle Herr von Brühen losging und die Städte, Festen, Läger und Wälle berannte, wie er um sich hieb und schlug und hakte und biss und schmiss und tötete ohne Gnade? Wie er die bösen Feinde köpfte, zerquetschte, in Stücke haute. Wie er sie ersäufte, hängte, räderte, pfählte. Wie er sie ausweidete, frikassierte, briet, röstete, dass es nur so eine Lust war. Und welchen Eifer er zeigte, die Häuser zu zerstören. Die Gärten zu plündern. Die Felder zu verwüsten. Ochsen, Kühe, Hammel, Ziegen, Schweine, Hühner und Gänse abzuschlachten. Und welche Mühe er sich gab, dass alles, was nicht weggeschleppt, geraubt und gestohlen werden konnte, zerschlagen wurde. Zerbrochen, zertreten, zerstampft, zerfetzt und zerrissen. Hei, ja! Jedem wackeren Krieger musste dabei das Herz im Leibe lachen. Und da sehe ich auch unter euch schon ein paar, die über das ganze Gesicht strahlen vor Wonne. Und wahrhaftig, Kotzbomben, Wetter, Hagelsack! Da sind sogar einige, die sich verstohlen, die Tränen aus den Augenwinkeln wischen. Vor Wehmut! Weil sie eben mit dem edlen Herrn von Brühl nicht mitmachen können. Aber nun also, nachdem der edle Herr von Brühl auf diese Weise genugsam zum Lobe Gottes, der Kirche, des Königs und zu seinem eigenen Lobe gewirkt hatte und allenthalben den Ruf eines mutigen Streiters und ausgezeichneten Edelmannes genoss und nachdem er so viel Gold, Silber, Juwelen und andere Kostbarkeiten zusammengerafft hatte, dass er es mit seinen Pferden, Maultieren, Eseln und Dienern kaum wegschaffen konnte, kehrte er in die Heimat und auf das Schloss seiner Väter zurück. Der König ernannte ihn bei seiner Heimkehr zum Grafen und Seneschalk, und so ward denn aus dem Teufelstrick ein hochehrenwerter Mann geworden, dessen Würde mit seiner Glatze noch wuchs. Denn weil er sich im Heiligen Lande tüchtig ausgetobt hatte, trieb er's nun maßvoll und war mehr auf ernste, nutzbringende Tätigkeit bedacht. So plagte er sich um seine Ländereien, indem er Acht gab, dass ordentlich gewerkt, geschuftet, gearbeitet und abgegeben wurde. So sorgte er für Ruhe und Sicherheit, indem er aufpasste, dass sich keine Wegelagerer und Buschklepper im Lande herumtrieben, denn auf das Raubgesindel hatte er es scharf abgesehen, weil er wusste, was das für Schaden anrichten konnte. So ließ er hin und wieder mal jemand, um der Gerechtigkeit willen und um dem Volke ein hübsches Schauspiel zu geben, aufknüpfen. Und so ging er an den Feiertagen stets zur Kirche und ließ es sich nicht verdrießen, hinterher zum Preise Gottes mit den Nachbarn und deren Frauen und Töchtern prächtig zu tafeln, ein wenig zu tanzen und fleißig zu bechern. Nun, und so vergingen denn die Jahre und wären so weiter vergangen, wenn nicht eines Tages unter seinen Gästen die Gemahlin des edlen Herrn von Arcelles Rideau gewesen wäre. Von dieser Edelfrau muss gesagt werden, dass sie all ihr Haben gut verpfändet hatte, um das hohe Lösegeld für ihren Gemahl aufzutreiben, der in die Hände der Sarazenen gefallen war. Und dass sie nun, zwar stolz wie die Königin von Saba, aber doch arm wie eine Kirchenmaus, auf die Heimkehr ihres Herrn und Meisters wartete. Und mit ihr wartete ihre Tochter Blanche. Und als der vieledle Herr von Brühen diese blutjunge, bildhübsche, blitzsaubere, zuckerschnutige Blanche tanzen sah, da merkte er plötzlich, dass seine mit Beutestücken vollgestopftem Schlosse an der Loire die Herrin fehlte. Und das erfüllte ihn mit Kummer und Besorgnis. Denn ein Schloss ohne Herrin, das ist gerade so wie ein Klöppel ohne Glocke. Tja, ihr lieben guten Leute, das wird gewiss auch in eurer Zeit nicht anders sein. Wenn so ein alter Kracher heiraten will, dann gibt's kein Halten mehr. Und wenn er noch so runzlig ist. So ranzig. Zerknittert. Wackelig. Tropfnasig. Kahl und zahnlos. Er meint doch, dass er es mit den Jüngsten aufnehmen könnte. Und wenn ihm die Lippen bibbern wie einem Affen, der Krebse frisst. Und wenn ihm die Augen triefen wie einem Ochsen das Maul. Er meint, dass sie noch immer klar genug seien, damit sich der Gevatterin Schönheit drin spiegeln könne. Und er glaubt, dass seine Lippen noch immer tauglich wären, seines Bräutchens Küsse zu erwidern. Na, wie dem auch sein mag. Die vieledle Edelfrau von Arcelle Rideau hatte jedenfalls einen praktischen Blick und verglich die paar Jahre, die der vieledle ehrenwerte Herr von Bruin seinen 80 vielleicht noch hinzufügen konnte, mit den Reichtümern, die er bestimmt besaß. Und kam dann zu der Überzeugung, dass die Schätze schwer genug seien, um ein paar Jugendjahre ihrer Tochter aufzuwiegen. Also sagte sie auf des Seneschalks Werbung... Ja. Und dann sagte sie ihrer Tochter, was sie darauf sagen solle, nämlich auch? Ja. Und dann hieß sie ihre Tochter stillhalten, wenn der alte Tatterich an ihr herumstreichelte. Krabbeln. Kitzeln, tatscheln und küssen wollte. Und glaubt mir's oder hängt euch auf. Den Baum könnt ihr euch selber aussuchen. Am Strick soll's nicht fehlen. Eines Tages wurde wirklich die kinderjunge Blanche die Frau des steinalten Knackestiebels von Seneschall. Aber die Hochzeit war prachtvoll. Die Hochzeit war einfach horrend, fulminant, glorios, pyramidal. Ach, ihr armen guten Leute im 20. Jahrhundert, die ihr zu dem größeren Teil gehört, der vor leeren Tischen sitzt. Wenn ich nicht Angst haben müsste, dass es euch Mund, Magen und Darm so zusammenziehen müsste, dass man es mit den Zähnen nicht wieder auseinanderreißen kann, so möchte ich euch jetzt erzählen, was es auf dieser Hochzeit alles zu futtern gab. Zu fressen. Zu schmatzen. Zu schlecken. Zu schlabbern. Zu schlingen und zu schnurgeln. Hei, wieder die Flaschen kreisen. Die Platten umliefen. Die Humpen flogen und die Becher klangen. Wie da die Braten, Carbonaden, Schinken, Würste, Frikassees, Pasteten, Salate in die Bäuche wandern. Und wie sie dort mit Sturzbächen von Falerner, Malvasier, Muskat, Bordeaux, Touraine, Anjou und Champagnerweinen begossen wurden. Und wie sich darauf wieder neue Berge von Früchten, Kuchen, Cremes, Törtchen, Gelees, Waffeln und Marzipan türmten. Die wieder neue Flüssigkeiten anzogen. Und wenn es euch auch kaum glaublich erscheinen wird. Es ging dort beinahe noch üppiger her, als es heute bei euren Bauern, Fleischern, Bäckern und Händlern Brauch und Sitte ist. Kurzum, die Hochzeit war, schlicht gesagt, extraordinär. Enorm, pompös, bombastisch. Aber das Schönste dabei war doch die Braut. Diese Blanche war so zart, so frisch. So lieblich. So reizend. So wundervoll. Sie war so sappermenslecker, dass es gar nicht zum Sagen ist. Und dabei ein so blitzblankes Jüngferlein, dass sie nicht die leiseste Ahnung hatte, wozu ein Bett sonst noch als zum Schlafen gut sein könnte. Und dass sie wirklich und wahrhaftig glaubte, die Kinder würden vom Storch gebracht. Nun, wie jede Hochzeit, ging auch diese zu Ende. Der vieledle Herr von Bruin nahm mit zittrigen Knien, mit wackelndem Kopf und mit viel Ächzen und Geschnauf sein junges Weibchen auf die Arme und trug es zu dem vom Abte gesegneten Ehebett. Und dann legte er sie darauf, legte sich daneben, küsste seine frisch gebackene Gemahlin auf die Stirn und tat weiter nichts. Nichts? Gar nichts. Ganz und gar nichts. Überhaupt ganz und gar nichts. Und bei diesem Nichtstun wurde es ihm plötzlich klar, dass er sich gehörig überschätzt hatte, als er sich einbildete, noch etwas tun zu können. Na ja, da lag er nun. Und weil er doch gerne etwas tun wollte, sagte er schließlich zu seiner jungen Frau, siehst du mein Kind, mein kleines weißes Mäuschen, mein Paradiesvögelchen, mein Lustgärtchen? Jetzt bist du eine richtige Frau Seneschalk. Oh nein! Oh nein? Wieso oh nein? Natürlich bist du jetzt mein wirkliches, wundervolles Wonneweibchen. Oh nein, erst muss ich ein Kind haben. Ein Kind? Ach ja, ja, ja, ein Kind. Richtig, ein Kind, ja. Aber weißt du, mein Kind, morgen musst du dir erst mal meinen ganzen Besitz ansehen, der doch jetzt auch der deine ist. Alle die Güter, die Höfe, Felder, Äcker, Gärten, Weinberge, Wälder und Wiesen. Oh, und fein, darauf freue ich mich. Und weißt du, Eilchen, da kann ich mich gleich umsehen, wo es am hübschesten sein wird, mit meinem Kindchen zu spielen und Schmetterlinge zu fangen. Na ja, ja, ja, gewiss. Aber das hat ja noch ein wenig Weile. Oh nein, das hat keine Weile. Ich will ganz schnell ein Kind haben. Und ihr sollt mir gleich sagen, wie man das macht. Denn ihr seid doch nun mein Gatte. Ja, ja, ja, gewiss, mein allerniedlichster Unschuldsengel. Aber das geht nicht so schnell. Das ist eine grässlich umständliche Sache. Oh nein, das kann nicht stimmen. Denn meine Freundin Katharina hat mir erzählt, es wäre puppenleicht. Es wäre das Leichteste, was man sich denken kann. Naja, das kommt auf das Alter an. Und du bist noch ein wenig zu jung dazu. Oh nein, meine Freundin Louison ist kaum älter als ich und hat schon ein Kind. Und wenn es so umständlich wäre, würden manche Frauen nicht so viele Kinder haben. Die Frau von Montsoreau zum Beispiel hat 14. Ach, um der Barmherzigkeit willen, hör auf. 14 Kinder. Ja, das ist doch viel zu viel. Oh nein, ich wünsche mir noch viel mehr. Oh, mein Lämpchen, mein Täubchen, mein Honigbienchen, gib doch Acht. Gib Acht, dass du nicht zu unbescheiden wirst, sonst erhältst du gar nichts. Ja, ja, da kannte ich einen Mann, der wünschte sich die Kirche von Notre-Dame vom Boden bis zur Decke ganz voll Nähnageln. Und dann so viele Taler, um damit die Säcke voll zu füllen, die man mit diesen Nähnadeln zunähen könnte. Ja, siehst du, und überall dem Wünschen kam er nicht dazu, für das bisschen Brot zu sorgen, das man braucht, um sich die Zähne daran zu putzen. Ja, du hast recht, Alterchen. Und darum will ich auch nicht mehr die Zeit mit unnützen Wünschen vertun, sondern ich will mich gleich daran machen, dass ich erst mal ein Kind bekomme. Ach nein, nein, das geht doch nicht. Weißt du, das ist nämlich so. Pass mal auf. Also, da müssen beide Ehegatten ohne Sünde sein. Und ich habe heute ein paar Mal ganz lästerlich geflucht. Oh, pfui. Und das an eurem Hochzeitstage? Na, da werde ich aber jetzt aufpassen, dass ihr künftig ganz ohne Sünden lebt. Ja, ja, ja, tu das, mein Goldkäferchen, mein... Ich werde streng darauf achten, dass ihr nicht ein bisschen, dass ihr kein Titelchen, dass ihr nicht einmal ein Spränkelchen von einem Titelchen mehr sündigt. Hört ihr? Da schläft das Alterchen ja schon. So ein Alterchen, so ein bartiges, kratziges, glatziges, klägliches, klappriges Alterchen, sündigt, schläft, schnarcht. Und ich kann zusehen, wie ich zu einem Kinde komme. Na, was meint ihr dazu, ihr guten Leute? Was? Wie? Hat sich der Alte da nicht in eine fatale, verteufelte Sache hineingeritten? Potzmäuschen, ich möchte nicht in seiner schrumpeligen Haut stecken und meiner Gattin Jungfernschaft sich selber überlassen. Ich würde da nur noch mit einem Auge zu schlafen wagen. Das andere müsste hübsch aufpassen, dass mir nicht oben auf der blanken Schädeldecke etwas wüchse. Das will ich meinen. Und wer kein dummer Klotz, kein Tölpel und Narr ist, er wird sich schon denken können, dass es nun mit der Ruhe des viel edlen Herrn von Brünn vorbei war. In den ersten Tagen seiner Ehe hat er wohl immer noch ein Märchen parat, um sich aus der Affäre zu ziehen. Aber bald wusste er nicht mehr aus noch ein. Und es wurde ihm furchtbar klar, dass es eher möglich ist, die Fische zur Weide zu führen und die Kühe auf dem Meeresgrund grasen zu lassen, als eine rebellische Jungfernschaft zu besänftigen. Weil eben diese Sache nur dazu da ist, damit man ihr den Garaus mache. In seiner Verzweiflung versuchte der Sehneschalk nun, sich mit allerlei Quacksalbereien zu verjüngen. Er trank Tee, um das Herz zu stärken. Schluckte Elixiere, um die Lebensgeister anzuregen. Löffelte Arzneien, um die Leber zu erfrischen, die Galle zu lösen, die Nieren zu erleichtern. Schmierte sich mit Salben ein, um die Muskeln zu spannen. Er badete heiß, er badete kalt, er schwitzte und fror. Er ließ sich das Rückgrat ölen und die Glieder massieren. Er ließ sich rubbeln und kneten und walten zum Gott erbarmen. Aber es half alles nichts. Und wovon er mit allen Mitteln kein Quäntchen wiedererlangen konnte, das rumorte täglich mehr in seiner Frau herum. Der Sehneschalken kribbelte und krabbelte es nur so vom Kopf bis zu den Zehenspitzen. Die wurde von ihrer Jugend so gezwickt und gezwackt, dass die Luft um sie herum geradezu von Funken knisterte. Und abends lag sie in ihrem Bett und seufzte und stöhnte und wusste selbst nicht warum. Drückt dich was, mein Liebling? Oh, die Schande, die Schande. Ja, wieso denn Schande? Ei, da fragt ihr noch, wieso denn die Schande? Ist's denn nicht eine Schande, dass ich kein Kind bekomme? Für mich ist das die allerschändlichste Schande, wenn ich sehe, dass alle anderen Frauen Kinder haben und nur ich habe keins. Ja. Warte. Pass mal auf. Weißt du was? Wir werden ein fertiges Kind kaufen, damit du nicht die Mühe hast. Ich will aber die Mühe haben. Und ich will kein fertiges Kind kaufen, weil es nicht mein richtiges Kind wäre, ja, das ich auch nicht richtig lieb haben könnte. Und wenn ihr mich so lieb hättet, wie ihr immer sagt, so könntet ihr ein fertig gekauftes auch nicht so richtig lieb haben wie ein Kind, das von mir käme. Ja, und wenn ihr das doch könntet, dann werdet ihr eben ein Scheusal. Ein altes, lügenhaftes Scheusal. Ein altes, lügenhaftes, wurmstichiges, kataralisches, ausgepichtes Scheusal. So, hör doch auf. Warte doch. Ja, das hatte ich mir gar nicht so recht überlegt. Ja, natürlich könnte ich nur ein Kind von dir lieb haben. Nur ein Kind von meinem charmanten, süßen, kleinen Weibchen. Ja, wie es auch sein möchte, ein einziges Kind von dir würde ich mehr lieb haben als alle anderen Kinder zusammengenommen. Ja, das musst du mir glauben. Ein Kind von dir würde mir teurer sein als die ganze Welt, samt Himmel und Hölle. Nun, dann redet nicht so viel, sondern sagt mir endlich, wie ich es anstellen soll, ein Kind zu bekommen. Ja, gewiss. Also hör mal zu. Die Sache ist nämlich so. Du musst beten. Aber ich bete doch schon von morgens bis abends. Ja? Gewiss. Ja, dann muss es eben daran liegen, dass du vielleicht nicht richtig betest. Aber wie muss ich denn richtig beten? Ja, das kann ich dich leider nicht lehren. Das muss dir ein frommer Gottesdiener sagen. Ein alter frommer Gottesdiener. Einer, der noch viel älter ist als ich. Denn je älter er ist, umso weiser ist er. Dann wird der Abt von Marmoustier der Richtige dafür sein, denn der ist über 100 Jahre alt. Ja. Gleich bei Tagesanbruch wallfahrte ich zum Kloster von Marmoustier und ihr begleitet mich. Was, ich? Nun, auf! Ihr wollt doch nicht etwa liegen bleiben und schlafen? Ja, ich muss... Wir müssen doch die Nachtvorbereitungen treffen für meine Wallfahrt. Tja, das hatte er nun davon. Da konnte er sich denn die Nacht um die Ohren schlagen und wurde obendrein noch kommandiert und drangsaliert und schikaniert von seiner besseren Hälfte, dass es zum Stein erweichen war. Denn wie sie ihn unter der Fuchtel hatte, das habt ihr ja eben gehört. Und wie sie es gewünscht und befohlen hatte, so brachen sie dann auch beim Morgengrauen auf. Eine prächtige Kavalkade, dürft ihr glauben. Oh ja, zuerst eine Schar Vorreiter, dann frisch und blühend und kostbar aufgeputzt die Sehneschalkin auf einem Zelter. Dicht dahinter ihr kleiner Page René. Etwas weiter zurück der Sehneschalk, der eingenickt war und dabei im Sattel hin und her schaukelte wie der Federbusch auf dem Kopf eines Maultiers. Und schließlich der große Trupp des übrigen Gefolges. Eines Gefolges, das aus alten, kahlköpfigen, weißbärtigen, verwitterten Rittern, Reitern und Knechten und kindjungen, milchbärtigen Knappen bestand. Denn so verkalkt der vieledle Herr von Brühn auch war, daran konnte er sich noch gut erinnern, wie er früher so manches Schloss aufgemacht hatte, zu dem der rechtmäßige Besitzer keinen Schlüssel mehr besaß. Ha, ha, ha! Und einem Lahmen kann man nichts vorhinken. Kein Wunder also, wenn der Sehnescheich niemand in der Nähe seiner Frau wissen wollte, der vielleicht ebenfalls zu solcher Kunstschlosserei fähig wäre. So war denn der jüngste von seinen Rittern und Reitern immer noch ein paar Jahre älter als er selber. Und der älteste von den Knappen? Das war übrigens der kleine René. Noch nicht 15. In dem Alter schielen die Bengels wohl schon den Zofen nach, aber sie wagen noch nicht der Herrin ins Gesicht zu gucken. Geschweige denn in den Busenausschnitt oder sonst wohin. Nein, nein, so ein Bürschchen dachte noch nicht daran, im Garten seines mächtigen Herrn die Früchte zu pflücken. Das schließt allerdings nicht aus, dass man ihn eines Tages auf den Gedanken bringen konnte, es einmal zu versuchen. Denn die Versuchungen des Bösen lauern aller Wege. Und sie lauerten auch auf dem Wege, der zum Kloster von Marmoustier führte. Am Rande dieses Weges standen da nämlich zwei Bauern, die beiseite getreten waren, um den Zug vorbeizulassen. Und während sie, wie es sich gehörte, ehrerbietig die Mützen zogen und einen krummen Buckel machten, unterhielten sie sich halblaut in einer Art und Weise, die ganz und gar nicht zu ihrer demütigen Haltung passte. Der eine fragte zuerst: Wohin mag denn wohl der alte Gichtknoten in solcher Herrgottsfrühe schon mit seinem Weibchen wollen? Und darauf meinte der andere: Na, die wallfahrten sicher nach Esgrignol oder nach Marmoustier, damit die junge Frau zu dem Kinde kommt. Und da sagte dann der Erste wieder: Mag ja sein, dass sich die Mönche darauf sehr gut verstehen. Aber ich glaube doch, sie könnte sich Wallfahrt und Weihgaben sparen, wenn sie sich an den strammen kleinen Burschen an ihrer Seite hielte. Solche frechen Redensarten führten die beiden Lümmel im Munde. Dass ihnen doch gleich dafür der Gehörnte und Geschwänzte seinen Dreizack in den Podex gestoßen hätte. Dabei konnten sie von Glück sagen, dass das nur die Sehneschalkin und der kleine René gehört hatten. Denn sonst wäre es ihnen bestimmt schlechter gegangen. Aber Blanche kümmerte sich nicht weiter um die Bauernflegel. Sie wurde nur über und über rot, ohne eigentlich recht zu wissen, warum. Und auch der Page René wurde über und über rot. Er wurde sogar noch röter als seine Herrin. Aber er wusste sehr genau, warum. Doch wenn's die Sehneschalkin auch nicht genau wusste, so ahnte sie immerhin etwas. Ihr begann sozusagen ein zartes Talglicht aufzugehen. Und das machte sie für den Rest des Tages sehr nachdenklich. Woraus man ersehen kann, dass alle Ausreden, Ausflüchte, Märchen und Lügereien des Sehneschalks gar keinen Zweck hatten, weil man der Mutter Natur kein Schnippchen schlagen kann. Nun, inzwischen war man zum Kloster von Marmoustier gekommen, wo der vieledle Herr von Brühn vom Hallo der Menge aufgeweckt wurde, die den prächtigen Aufzug bestaunte. Blanche aber ließ sich durch nichts aufhalten und geradeswegs zum Abt führen, während ihr Gemahl, der Sitte gemäß, mit dem Gefolge draußen wartete. Als die Sehneschalkin beim Abt eintrat, rief ihr der greise Kirchenvater entgegen: Gott mit euch, mein Kind. Was führt so junges Blut in das Reich des nahen Todes? Der Wunsch, weisen Rat zu empfangen, ehrwürdiger Vater. Die 100 Jahre, die meinen Schläfen entlaubt haben, haben auch mein Gehör geschwächt. Sprecht ein wenig lauter, meine Tochter. Ich bitte euch, ehrwürdiger Vater, mich törichte Jungfrau den rechten Weg zu leiten. Möge mich denn der Allmächtige erleuchten, dass ich euch den Pfad zur Seligkeit weisen kann. Mein ehrwürdiger Vater, Tag und Nacht und immer heißer brennt in mir das Verlangen nach einem Kinde. Doch mein Ehegemahl weiß keinen Rat, wie ich dazu gelangen kann. Und nun hört ich jemand sagen, dass es in einem solchen Falle am besten wäre, sich an einen anderen Mann zu halten. Oh! So frage ich euch denn, würde das eine Sünde sein? Oh, meine Tochter, das würde eine schwere Sünde sein. Eine ganz furchtbar schwere Sünde. Ihr würdet eine der allerschwersten Sünden begehen, wenn ihr von einem anderen Manne als von eurem kirchlich angetrauten Gatten ein Kind empfinget. Aber weh mir, mein Vater! Kann es denn Gottes Wille sein, dass ich elend dahinscheide, ohne ein Kind zu bekommen, da er doch in meiner Seele das Verlangen nach einem Kinde entzündet hat. Ja, Gottes Wille ist unerforschlich. Doch der Herr im Himmel hat nicht nur dieses Verlangen in euch erweckt, er hat euch auch in seiner Güte die Vernunft gegeben. Und wenn euer kirchlich angetrauter Gatte nicht imstande ist, euch mit einem Kinde glücklich zu machen, so muss eben eure Vernunft über dem Verlangen wachen, damit ihr nicht in die Fallstricke des Bösen geratet und eine Todsünde begeht. Oh, da wird aber meine Vernunft viel zu tun haben. Es sollte mich gar nicht wundern, wenn sie eines Tages von dem vielen Wachen ganz müde würde und fest einschliefe, so dass ich nicht mehr recht merken könnte, wenn ich eine Todsünde begehe. Wie meint ihr, wenn ihr fest einschliefet und nichts merken würdet? Nun, dann würdet ihr keine Todsünde begehen, sondern nur eine lässliche Sünde. Es erginge euch dann wie der heiligen Lidoria, die an einem warmen Sommertage nur leicht bekleidet im Garten eingeschlafen war und in diesem Zustand von einem jungen Burschen überfallen wurde, ohne dabei aus ihrem tiefen Schlummer zu erwachen. Sie war höchst erstaunt, als sie dann später einem Kindlein das Leben schenkte, und sie musste es erdulden, dass man an ihrer Keuschheit zweifelte. Allein der Frevler verriet sich, und vor ein Gericht gestellt gab er zu, dass sich die Heilige kein bisschen geregt hätte. Oh, mein Vater, ich würde mich auch kein bisschen regen. Aha. Ihr merkt schon, die Parzen lassen sich die Kunkel nicht aus der Hand nehmen. Gegen die Hahnreischaft ist nun mal ebenso wenig ein Kraut gewachsen wie gegen die Dummheit und den Tod. Oder haben eure Alchemisten im 20. Jahrhundert etwas dagegen zusammengebraut? Na, seht ihr. Aber nun weiter. Auf dem ganzen Heimweg rumorte der Seneschalkin nur ein einziger Gedanke in ihrem hübschen Köpfchen herum. Wie sie wohl eine solche lässliche Sünde veranstalten könnte. Dabei konnte sie es sich nicht verkneifen, immer wieder, so aus den Augenwinkeln heraus, nach den schwarz glänzenden Locken, nach dem frischen Gesicht und den strahlenden Augen des kleinen René zu schielen. Als sie dann wieder zu Hause anlangten, wusste Blanche freilich noch nicht, wie sie es anstellen sollte, um im Schlaf überfallen zu werden. Aber sie war sich immerhin schon darüber klar geworden, dass es nur eine Stunde von den 24 am Tage gab, in der es geschehen konnte. Und das war die Stunde nach dem Mittagessen. Da fielen nämlich dem alten Seneschalk stets die Augen zu und er musste sein Schläfchen haben. Anfangs hatte er wohl Blanche zu überreden versucht, sich neben ihn zu legen und ebenfalls der Ruhe zu pflegen. Aber zu dieser Gewohnheit hatte sich die Jugend seiner Frau nicht verstehen können. So zog sich der Nachttisch, der viel edle Herr von Bruin, immer allein in das Schlafgemach zurück. Und die Seneschalkin war ungestört sich selbst überlassen. Gewöhnlich tollte sie dann im Park herum oder machte ein Schwätzchen mit ihren Gesellschafterinnen oder vertrieb sich auch mit irgendwelchen Spielchen die Zeit, zum Beispiel mit Nickenack. Oder mit Mireli Muffeli. Oder Hurleburle. Tirli Tantäne. Ferkelchen Duktig. Oder Pillepanke Juppe vor. Wahrscheinlich kennt ihr diese schönen Spielchen in eurem Jahrhundert gar nicht mehr. Manchmal benutzte Blanche diese Stunde auch, um ein hübsches Lied einzuüben. Dazu musste dann René die Laute schlagen, weil er das besonders gut konnte. Na, und das brauchen wir euch wohl kaum zu erzählen, dass die Seneschalkin gleich nach dem nächsten Mittagsmahl unbedingt Lieder singen wollte. So schickte sie denn alle anderen weg und behielt nur den Pagen in ihrer Nähe. Dann setzte sie sich in einen großen Sessel. In so einen weichen, bequemen, riesigen, richtigen Großvatersessel und rutschte und regelte sich darin zurecht. Und wand sich. Und bog sich. Und probierte. Und studierte, wie sie wohl am besten in diesem Großvatersessel einschlafen könnte, um René zu verlocken, sie im Schlafe zu überfallen. Und dann rief sie: René? Und René schaute ins Zimmer und fragte: Was befehlt dir, viel edle Frau Gräfin? Komm, René, nimm die Laute und setz dich zu mir. Wie ihr befehlt, viel edle Frau Gräfin. So, und nun stimm ein Lied an. Vielleicht das innige Lied von Gottes Minne, das der Herr Gottfried von Straßburg gereimt hat. Was ihr befehlt, viel edle Frau Gräfin. Du lieber Herr, erbarme dich, du gnädiglicher über mich, der Gnaden ich bedarf von ganzem Herzen. Denn meiner Sünden, der ist mir als Wogen sind in einem Sinn, das ist mir weh, des tut ich manche Schmerzen. Ich hab zu wenig meine Tag gemint mit frommen Willen. Ich war in lieb zu sagen, davon ich also trage ein wundes Herz im Stillen. Viel edle Frau Gräfin, viel edle Frau Gräfin, ist eingeschlafen, ganz fest eingeschlafen. Ob ich sie aufwecke? Aber wie mache ich das, ohne sie zu erschrecken? Am besten vielleicht, wenn ich am Fuß rüttle. Viel edle Frau Gräfin, viel edle Frau Gräfin, so was schläft die viel edle Frau Gräfin fest. Und oh, was ist das für ein hübscher Fuß, so ein rechter, kleiner, schmaler, weicher, wonniger, molliger, himmlischer Engelsfuß. Ach, ist dieser Fuß hübsch. Nein, er ist einfach zu hübsch. Es gibt nichts, was noch hübscher sein könnte, außer dem Bein natürlich, außer diesem Feen-, Nymphen-, Elfenbein. Doch das stimmt nicht ganz, denn das Knie ist wieder noch hübscher als das Bein. Ja, ja, ja, ja, ja, dieses Knie, ei, dieses Knie. Ich muss dieses Knie einmal streicheln. Himmel, wenn sie jetzt aufwachen würde. Aber sie schläft, schläft ganz fest. Und solange sie sich nicht rührt, kann ich ja sicher sein, dass sie weiter fest schläft. Also der Fuß ist wunderschön. Das Bein ist noch wunderschöner. Das Knie ist noch viel wunderschöner. Und wenn es so weitergeht, müsste es schließlich so über alle Maßen wunderschön sein, dass es gar nicht mehr auszudenken und vorzustellen ist. Aber nein. Nein, nein. Ich werde lieber ein Lied anstimmen, damit sie erwacht. Sonst könnte mich vielleicht doch der Teufel in Versuchung führen, einmal nachzuprüfen, ob es wirklich so wunderschön weitergeht. Und wenn ich sie dadurch aufweckte, dann... Aber René, ich schlafe doch ganz fest. Mich weckt nichts auf. Na, und da wusste er dann Bescheid. Dass sie ganz fest schlief. Und da stimmte er dann ein anderes Lied an. Ein Lied ohne Worte. Und obwohl sie es beide noch nie geübt hatten, sang sie es aus dem Stegreif doch gleich ganz köstlich rein und fehlerfrei. Das geheime Halleluja der Liebe. Und dabei wuchs dem viel edlen Herr von Ruin sacht ein zierliches Gehörn. Ein Gehörn, das von Mittagsstunde zu Mittagsstunde weiterwuchs, sodass es schließlich kein Gehörn mehr war, sondern ein Mordstrumgeweih. Ein Mordstrumgeweih, das eines Tages auch der Seneschalk nicht mehr hätte übersehen können, weil nämlich die Seneschalkin endlich guter Hoffnung geworden war. Und weil das so war, wollte sie rechtzeitig genug ihren wackeren Pagen aus der Gefahr bringen, damit er nicht von dem Geweih aufgespießt wurde. So nahm sie ihn sich denn in einer Mittagsstunde vor und sagte zu ihm: Hör zu, mein kleiner, mein herziger Ritter, mein blumenbekränzter, mein wonniger Gärtner, hör zu, du mein Baum der Glückseligkeit. Wir haben beide schwer gesündigt. Das heißt, du hast schwer gesündigt, denn ich habe ja nur eine lässliche Sünde auf mich genommen. Doch wie schwer du auch gesündigt hast, wird man dir nicht anmerken können, dass du schwer gesündigt hast. Während ich, lässliche Sünderin, bald nicht mehr werde verheimlichen können, dass ich ein wenig gesündigt habe. Und da ich zittere, dass es herauskommen könnte, wer mich im Schlaf überfallen hat, müssen wir uns jetzt voneinander trennen. Nein, nein, niemals, meine liebste, viel edle Frau Gräfin. Psst. Es muss sein. Und deshalb werde ich dem Seneschalk sagen, dass ich dich nicht mehr sehen möchte und mir einen anderen Pagen wünschte. Und dann wird er dich wegjagen. Und dann lauf, was du laufen kannst, und lauf, so weit du laufen kannst. Und komm erst wieder, wenn du die Kunde erhältst, dass dir der Seneschalk nichts mehr tun kann. Wie soll ich es nur übers Herz bringen, euch zu verlassen? Ach, glaub mir, mein kleiner Liebling, auch mir ist ganz weh zumute, dass ich dich fortschicken muss und dass ich meinen kleinen, rosigen, kosigen, trutzig, putzigen Liebling von mir lassen muss, dass ich solch einen kleinen, räubermäßigen, weiberspäßigen Liebling für wer weiß wie lang entbehren muss. Doch ehe wir scheiden, werde ich noch einmal ganz tief schlafen, dass du mir so recht lebewohl sagen kannst. Und dann schlief die Seneschalkin ein. Und René sagte ihr von ganzem Herzen lebewohl. Und dann geschah alles so, wie es sich Blanche vorgenommen hatte. Denn sie hatte nach wie vor ihren Seneschalk scharf an der Kandare. Und als sie ihren René über alle Berge wusste, da kniff sie eines Abends den alten Seneschalk in die Backen und beutelte ihn an den Ohren und schnipste ihn mit den Fingern an die Nase, dass er ganz glücklich war und fragte: Du bist ja so vergnügt, mein süßes Weibchen. Oh ja, das bin ich auch. Und ihr werdet ebenso vergnügt werden, wenn ihr hört, warum ich so vergnügt bin. So, da bin ich aber neugierig. Das dürfte auch sein, denn es wird eine große Überraschung für euch werden. Eine Überraschung? Ja, eine große Überraschung. Dreimal dürft ihr raten. Hast du einen neuen Pudding erfunden? Oh nein. Na, dann hast du wohl ein neues Lied gelernt. Das auch, aber das ist's nicht. Ah, sicher willst du mir ein paar hübsche, selbstgestickte Pantoffeln schenken. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich werde euch etwas viel, viel Hübscheres schenken. Aber ihr erratet's doch nicht. Ich schenke euch ein Kind. Ein was? Ein Kind. Ein Kind? Ja, ein klitzekleines, herziges, eigenes Kind. Was denn? Du kriegst ein Kind? Ja, ja, wirklich, Alterchen. Ich kriege ein Kind. Du kriegst ein Kind? Ja, Kotz, Donnerwetter, Satans, Dreck und Hexenstank. Ja, da sollen dir doch gleich 1000 Millionen Teufel in den Leib fahren. Oh, pfui, wie könnt ihr nur so hässlich fluchen? Wenn ihr das noch einmal tut, dann werde ich euch kein zweites schenken. Ja, das ist ja, um splitterrasend toll zu werden. Aber wo ist denn dieser lause Kerl, der mich zum Hahnrei gemacht hat? Ja, wo ist er denn, dass ich ihn auf der Stelle zerklopft, zerhackt, zerschabt zur Hölle schicken kann? Wollt ihr nun wohl mit dem gastigen Fluchen aufhören? Was ist denn nur in euch gefahren, dass ihr tobt und wütet, anstatt euch zu freuen, wie gut ich beten lernte, um ein Kindchen zu bekommen? Hältst du mich für ein Wickelkind, dass du mir Ammenmärchen vorzuschwatzen wagst? Nun, wenn das Ammenmärchen sind, so habt auch ihr mir Ammenmärchen vorgeschwatzt. Und wie könnte ich euch denn für ein Wickelkind halten, da ihr doch schon so steinalt seid? Und wenn ich noch älter wäre? Und wenn ich 1000 Jahre alt wäre? So würde ich mir doch nicht einreden lassen, dass eine Frau ins Wochenbett kriechen könnte, ohne dass ihr ein Mann hineinhilfe. Wenn's so ist und ihr recht habt, dann muss es mir eben wie der heiligen Lidoria ergangen sein, die ein Kind bekam, weil sie im Schlafe überfallen wurde. So, nun möchtest du mir wohl weismachen, dass du nicht aufgewacht bist, als man dich multiplizieren lehrte. Gewiss. Und es ist eure Schuld, weil ihr mich nicht aufgeklärt habt, damit ich hätte vorsichtiger sein können. Aber nun seid still, damit ich mich nicht noch ärgere. Denn das könnte dem Kindchen schaden. Meine Satans Höllengabel! Der Bastard kümmert mich keine Laus! Oh, ihr meineidiger Galgenstrick! Ihr meineidiger, schimmliger, vermoderter, ausgefügelter, zerrupfter, zerfaserter Galgenstrick! Habt ihr nicht geschworen, dass euch ein Kind von mir teurer sein würde als die ganze Welt samt Himmel und Hölle? Wie? Ja, ich habe... Kuscht euch! Und dank der ewigen Barmherzigkeit und eurer tüchtigen Ehefrau, dass ihr auf so wunderbare Weise zu einem Erben kommt, zu dem ihr selber kein Härchen mehr zustande gebracht hättet. Na, also. So kam die Sehneschalkin zu einem richtigen Kinde. Der Sehneschalk zu einem richtigen Erben. Und als er in die Grube gefahren war, das Kind auch noch zu seinem richtigen Vater. Und das war die Geschichte von der lässlichen Sünde. Und wenn ihr nun fragt, ob es auch richtig war, dass wir euch solch eine heikle Geschichte erzählt haben, so antworten wir... Gewiss nicht verkehrter, als dass ihr uns zugehört habt bis zum Ende. Sie hörten Die lässliche Sünde, eine tolldreiste Geschichte frei nach Balzac, im Chorus für den Funk erzählt von Max Gundermann. Es sprachen Marianne Simon, Michael Konstantinow, Paul Dettel, Paul Land, Walter Thurau, Franz Scharwenka, Ferry Dittrich, Manuel Collado und Kurt Junker. Die Musik schrieb Ernst Simon. Ton und Technik Herbert Kara, Regie Dr. Peter Kiem.